Nummer 9. Hallo Judith, ich stehe vor eurem Haus und weiß den Code nicht. Oh, ganz einfach. 113, erster Stock. Danke, ich komme. Hallo Judith, ich stehe vor eurem Haus und weiß den Code nicht. Oh, ganz einfach. 113, erster Stock. Danke, ich komme.